Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Phantasien, das Reich der Fantasie, die kindliche Kaiserin der Glücksdrache Furor, die gehören alle zur unendlichen Geschichte von Michael Ende. Das ist ein Klassiker der Jugendliteratur, den auch viele Erwachsene begeistert gelesen haben, vielleicht auch heute immer mal wieder begeistert lesen. Und Michael Ende hat ja noch weitere Klassiker geschrieben, Momo oder Jim Knopf. Er ist vor gut 25 Jahren gestorben, heute erscheint aber ein neues Buch von ihm, Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe. Das ist aber nur teilweise von Michael Ende. Er hat es nicht geschafft, das Buch fertig zu schreiben. Das hat der Journalist und Kinderbuchautor Wieland Freund übernommen. Hallo, Herr Freund. Hallo, ich grüße Sie. Herr Freund, die unendliche Geschichte, die ich gerade erwähnt habe, die kam 1979 in die Buchläden. Da waren Sie ungefähr 10. Hat Sie diese Geschichte damals begeistert? Ja, total. Ja? Ich kann mich sogar erinnern, wie mein Vater das Buch mitbrachte. Und es war ein ganz besonderes Buch. Sie erinnern sich vielleicht, es hat diese ganzseitigen Initialen. Es ist in zwei Schriftfarben gedruckt. Einmal die Welt Phantasiens und einmal die Welt des Bastian Balthasar Buchs, der das Buch liest und in dieses Buch hineingesogen wird. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Und ich war das, glaube ich, das erste Buch, von dem ich wusste, das ist jetzt neu und das ist irgendwie ganz was Besonderes. Und mussten Sie dann auch daran denken, als Sie gefragt worden sind, ob Sie Co-Autor des neuen Michael-Ende-Buches werden wollen? Ich weiß nicht, ob ich sofort daran gedacht habe. Ich habe sehr bald daran gedacht, als ich über dem Fragment saß und mich gefragt habe, was machst du hier eigentlich? Und es war wie in der unendlichen Geschichte irgendwo in der Mitte. Viele erinnern sich an diesen Moment, wenn der Bastian wirklich in die Geschichte gerufen wird und es gar nicht glauben kann. Er liest das ja erst und irgendwann wird genau, er und irgendwann ist es wirklich, dass es er wird gerufen aus dem Buch heraus. Er liest seinen eigenen Namen in diesem Buch und ungefähr so ist es mir ergangen, 30 Jahre nachher. Ja. Was war das für ein Gefühl für Sie? Freude, Respekt, vielleicht auch ein bisschen Angst, das übernehmen zu müssen? Na, erstmal hat man mächtig Bammel natürlich. Ja. Ne? Also das ist eine große Aufgabe und man ist sich keineswegs sicher, dass man die irgendwie erfüllen kann. Das ist mit jedem Lesen des Fragments besser geworden, denn je öfter ich das Fragment las, desto mehr wusste ich, wie reich es ist und wie viel es mir schon gibt und wie viele Anknüpfungspunkte es gibt und wie viel es über sich schon verrät, über den Fortlauf der Geschichte schon verrät. Das heißt, Sie wussten sozusagen das Setting des Buches, die wichtigsten Charaktere sind da, Sie hatten einen Ausgangspunkt. Ja, ich hatte sogar noch mehr. Okay. Das hat man sowieso, aber die Geschichte verriet auf symbolischer Ebene, und das ist bei Ende sehr wichtig, schon jede Menge über sich. Ich will nicht behaupten, dass ab dem vierten Kapitel, wo ich weitergeschrieben habe, jede Entscheidung, die Entscheidung wie bei Michael Ende gewesen wäre, um Himmels Willen. Jedes Wort, das dann folgt, und das sind bestimmt ein paar tausend, habe ich geschrieben und jedes ist eine Entscheidung und jede hätte eher anders getroffen. Das ist das eine. Sie sind ja selber als Kinderbuchautor auch erfolgreich. Jetzt haben Sie Michael Ende weitergeschrieben. Haben Sie da Schwierigkeiten gehabt, die beiden höchstwahrscheinlich ja verschiedenen Schreibstile zusammenzubringen? Nein. Und aus einem ganz einfachen Grund, das ist eine Frage, die begegnet mir in diesen Tagen ganz oft und die unterstellt eigentlich, dass Michael Ende so etwas wie eine Marke ist. Das ist er aber nicht. Michael Ende ist ein Künstler und er hat viele verschiedene Tonlagen geschrieben für viele verschiedene Bücher. So auch hier. Ich musste nicht Michael Ende nachahmen, sondern ich musste die Stimme des Erzählers, des Rodrigo Raubein, finden. Die hat ein paar Eigenarten. Aber die hat man irgendwann im Ohr und da muss man auch nicht mehr überlegen, da hat man auch keine Schere im Kopf, sondern das ist einfach die Stimme des Rodrigo Raubein. Was für eine Stimme ist das denn? Die hat, die erzählt in einem etwas meandernden Ton, das sind relativ lange Sätze. Es gibt ganz herrliche Adjektive, manchmal sind die kombiniert. Die traut sich, Witze zu machen. Sie arbeitet manchmal mit auf den ersten Blick für Kinder vielleicht komisch anmutenden Worten. Mein Lieblingswort ist dabei immer Plumo. Das Was dauert recht früh. Plumo. Das Plumo. Taucht recht früh auf. Meint einfach hier Bettdecke. Und wenn man das erschließt sich sehr bald im Kontext. Man muss keine Angst haben, dass Kinder das nicht verstehen, sondern das erschließt sich. Und dann fängt man natürlich an, damit zu spielen. Irgendwann hat der Rodrigo Raubein bei mir die Rüstung nicht mehr an, steht in seinen Unterkleidern da, muss sich sehr schnell verhüllen. Und dann hat er natürlich das Plumeau um die Schultern. Es geht ja in dem Buch um, so heißt es, die kindliche Faszination des Bösen. Inwieweit ist die denn anders als die Faszination des Bösen bei Erwachsenen? Ich weiß es. es nicht, ob die überhaupt anders ist. In diesem Fall ist es einfach ein Kind, nämlich der Knirps, der aufbricht, um, wenn man es in Märchensprache sagen will, das Fürchten zu lernen. Er kann sich nicht fürchten. Er hat von nichts Angst und ist deshalb für das Böse, ein großes Wort, anfällig. Er will zu dem Raubritter, er möchte selbst ein grausamer Raubritter werden, muss aber feststellen, wenn er auch sehr lange braucht, länger als andere in diesem Buch, dass dieser Raubritter gar nicht böse ist. Er ist nicht gierig, er ist nicht brutal, er ist stattdessen eigentlich ein sehr, sehr guter Geschichtenerzähler und alle seine sein ganzes Räuberlatein ist einfach nur gut erzählt, aber nicht wahr. Also geht es da auch sozusagen um Geschichten erzählen und die Frage, wer eigentlich hier erzählt? Darum geht es ständig. Das ist ein großes Thema bei Michael Ende und das ist in dem Moment, wo man das Wort erzählt, wird dieses Thema noch stärker. Es gibt nicht umsonst in dem Buch einen Papagei. Sie können sich vorstellen, als ich die Aufgabe bekam, das weiterzuerzählen, hat mich der Papagei ganz besonders interessiert, denn schließlich sollte ich ja der Papagei Michael Ende sein. Der Papagei von Michael Ende. Dann frage ich Sie mal noch an dieser Stelle eine relativ banale Frage, aber auch eine wichtige Frage. Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen? Das ist eigentlich eine Frage, die Sie mir gar nicht stellen können. Das müssen Sie den Verlag fragen, der auf mich zugekommen ist. Ich kann also nur vermuten, und das in aller Demut und Bescheidenheit. Schriftsteller benutzen oft diesen Satz, wir sind Zwerge auf den Schultern von Riesen. Und vielleicht kann man, wenn man meine Bücher liest, relativ gut erkennen, dass dieser Zwerg zumindest mit einem Bein auf der Schulter eines Riesen namens Michael Ende steht. Das ist der Punkt Nummer eins. Der zweite Punkt ist, ich habe mich mit Michael Ende, aber auch anderen Kinderbuchautoren dieser Generation, zum Beispiel Ottfried Preuß oder Max Kruse, recht intensiv beschäftigt und immer mal auch darüber geschrieben. Ich finde die wahnsinnig spannend. Das ist für mich ein bisschen meine schriftstellerische Großelterngeneration. Da hat man ja eine große Nähe oft zu dieser Generation. Und das mag ein zweiter Grund gewesen sein. Aber eigentlich bin ich der Falsche, die Frage zu beantworten. Aber die Frage können Sie beantworten, wenn Sie noch ein Manuskript angeboten bekommen würden von Michael Ende, das nochmal weiterzuschreiben. Sie würden es wieder tun. Das weiß ich nicht. Das hängt total vom Manuskript ab. Ich kann sagen, dass dieses Manuskript vorzuführen ein Heidenspaß war. Wieland Freund hat also das Werk von Michael Ende vollendet. Rodrigo Raubein und Knirps sein Knappe. Seit heute ist es in den Läden. Herr Freund, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Tschüss.